Die Gratulationsdelegation des Generalverbandes der Japan-Koreaner zum Tag der Sonne unter Leitung von Kun Sun-hui, Berater des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die am 11. April mit einer Maschine in Pyongyang ankam, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor. An diesem Tag suchten auch das Korps der Militärattaches in der DVRK und der Vorsitzende des Provinzkomitees Westpolt der KP Norwegens, Dag Nordjum, die Bronzestatuen auf und bezeigten ihre Hochachtung.